fühle mich so isoliert. Alles um mich herum kaputt. Worte haben keinerlei Bedeutung. Ich rappe den typischen Mist auf eine neue Art und Weise. Bring ihn hart und scheiße auf sein Haar im Kreise. Was ich sagen wollte, hat jetzt keinerlei Bedeutung mehr. Im Hinterhof verschleppen und dann starr ich meine Augen leer. Versuchen kann man's immer wieder. Nehme diese Rhymes in Empfang, ich beiß die Zähne zusammen, ich hab einen guten Start. Deine Raps sind für den Arsch, ich diskutiere nicht, ich schlage dich, das ist kein Blut, bemale mich. Und wenn ich mit dir fertig bin, versteckst du dich im Garten, Bitch. Hast du deine Texte aus dem Netz gezogen? Déjà-vu und deine Arbeit ist aufgeflogen. Du bist ein guter Rapper, wenn du die Fresse hältst. Und deine Freunde sind doch auch nur aus dem Netz bestellt. Das ist das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Sagen wollte. Das ist das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Sagen wollte. Das ist das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Sagen wollte. Das ist das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Das, was ich sagen wollte. Sagen wollte.